أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ليبا بريدوش فسر الله سبحانه وتعالى hat uns die beste Gnade geschenkt, dass wir ihn kennen und dass wir Muslime sind. Und wir Muslime, und besonders in diesem Land, wo wir leben, wir sind verpflichtet, das gute Bild für den Islam den anderen zu zeigen. Und wir sind auch verpflichtet, zum Allahs Weg mit der besten Weise und mit der Weisheit zu rufen. Und Allah Ta'ala sagt in der Ayah, was ich gerade gelesen habe, und es soll unter euch eine Gruppe von den Leuten, die den Menschen zum Guten rufen. Das heißt, als Muslim bist du verpflichtet, und es wird, diese Pflicht wird noch ernster, wenn die Leute die Da'wah verlassen haben. Keiner macht die Da'wah. Wie der Fall in unserem Land, in diesem Land hier. Viele Muslime denken nicht daran, dass sie Da'wah-Arbeit ausüben und dass sie die Menschen zum guten Weg rufen. Nur die wenigen. Alle sind beschäftigt mit dem Geld und mit ihrem Business. Und deswegen seid ihr diese Lichter. Ihr seid diese Lichter. Ihr seid diejenigen, die viele Leute insha'Allah ta'ala zum Weg rufen und führen. Allah subhanahu wa ta'ala will euch dadurch den besten Lohn schreiben. Der Teil von heute, und ich bitte die Schwester, dass sie bitte zuhören, weil ich gemerkt habe, dass dort oben viel geredet wird, und man hat behauptet, dass der Bruder leise spricht, ist es richtig, aber gleichzeitig die Schwester waren auch nicht so ruhig. Deswegen bitte, bewahrt die Ruhe. Der Teil von jetzt ist über eine Da'wah-Übung. Wie ruft man zu Allahs Weg? Wie redet man mit anderen? Und wie zeigt man das gute Bild vom Islam? Und wir sind hier, um zu lernen. Man darf nicht bei solchen Sachen diese Verlegenheit und diese, dass man sagt, oh, ich kann nicht, ich traue mich nicht, das alles vergessen, sonst wirst du niemals lernen. Ja? Deswegen, hier sind wir zu lernen. Und wir haben ein paar Brüder, die sich dafür bereitgestellt haben, dass sie diese Übung machen. Sie werden von uns, inshallah ta'ala, Fragen oder eine Situation bekommen. Und er muss, derjenige, der geprüft wird, er muss das mit der Gute, mit seiner besten Weise, was er besitzt, den anderen, der zum Beispiel den guten Weg zeigen. Und der andere wird dann mehrere Fehler haben. Er wird mit einem Nicht-Muslim sprechen, der Atheist ist. Und er wird mit einem Nicht-Muslim sprechen, der Christ ist. Und er wird mit einem Muslim sprechen, der aber nur mit Namen Muslim ist. Er weiß gar nichts vom Islam. Und wir wollen, dass dieser Bruder mit ihm das macht. Wir haben für diese Schauspielerrolle Bruder Walid ausgewählt, dass er derjenige, der diese Rolle spielt. Als Nicht-Muslim, Allah soll dich bewahren, dass du Muslim stirbst. Und wir auch, Ali. Und dass er auch andere Rollen spielt. Und wir fangen, inshallah ta'ala, bist du bereit? Ja, wir fangen mit dem Bruder Ibrahim, der inshallah, er könnte jetzt sitzen, hier vorne. Du sitzt da, genau. Okay. Oder? Schau. Der Bruder sitzt hier. Jetzt bekommen Sie die erste Situation. Also schildern wir jetzt eine Situation, was Sie machen müssen. Nimm das bei dir in Hand, besser. Okay. Und wenn du das nimmst, so hier. Gib oder. So machen wir erstmal Folgendes. Das wird gefilmt, ja? Okay. Ja? Damit ihr jetzt Angst bekommt. Ja, ja. Und guckt mal, alle Leute gucken euch. Okay. Jetzt bist du der, inshallah ta'ala, Ad-Da'iya. Du rufst zum Allahs Weg. Und das ist eine Aufgabe, was uns Ehre macht. Warum? Diese Arbeit ist die Arbeit der Propheten. Und es macht dir Ehre, dass du diese Arbeit leistest unter den Menschen. Jetzt, das ist ein Nicht-Muslim, der Christ ist. Aber er interessiert sich für den Islam. Er interessiert sich für den Islam. Und er will, dass du ihn ein bisschen als Muslim, dass du ihn überzeugst, dass deine Religion richtig ist. Und ruf ihn zu dem Islam. Wie machst du das? Kenne ich ihn? Ja. Ich kenne ihn. Ja, er darf fragen, das ist gut. Also auch das ist eine kluge Sache. Sehe ich ihn jetzt auf der Straße, sehe ich ihn. Das ist sehr gut. Deswegen, guck's mal, wir werden inshallah ta'ala vieles lernen. Ich bin mir sicher. Jetzt nur diese Sache, was er gesagt hat, da gibt's dafür einen Unterricht. Bevor du mit dem anderen sprichst, du darfst nicht mit ihm Da'wah machen, bevor du ihn nicht kennenlernst. Wenn du zu jemandem kommst, du musst Informationen über ihn sammeln. Wer ist er? Hat er Eltern? Wie alt ist er? Was ist seine Arbeit? Was mag er am besten? Was sind seine Hobby? Was ist sein Lieblingshobby? Nicht, dass du vielleicht sein Hobby angreifst, bei deiner Rede und dann, oh, jetzt hier Schluss. Dass du vieles deswegen nur für als Information für die Brüder und Schwestern. Man muss vorher Bescheid und Informationen über den Gerufenen suchen. Und dann sei geduldig so 3, 4 Tage, vielleicht 1 Monat, bis du diesen Mann gut kennenlernst und danach fang deine Arbeit. Jetzt kennst du ihn. Vielleicht ist er dein Arbeitskollege. Er ist dein Arbeitskollege und er ist Christ, aber du merkst, er interessiert sich für den Islam. Einmal fragt er dich, sag mal Ibrahim, ich möchte gern wissen, sag mir über den Islam, ich interessiere mich dafür. Wenn du jetzt ein paar Fragen hast vorher, dann das. Also er kommt zu mich und kommt. Ihr seid jetzt in Pause. In Pause. Er muss an. Okay, ich habe eine Antwort. Ja, jetzt fängt ihr. Jetzt. Ja, hallo Ibrahim. Ich habe dich gerade in der Pause beten sehen. Sag mal, was machst du denn da jeden Tag um diese Zeit? Ja. Also. Aber lass bitte. Okay, ja, ganz. Also, ich habe da gerade mein Gebet verrichtet. Das ist im Islam, dass der Muslim fünfmal am Tag beten muss. Das ist sozusagen eine Säule des Islams, die jeder Muslim praktizieren muss. Deswegen habe ich das gemacht. Ja, aber das Gebet ist fünfmal am Tag, das ist nicht ein bisschen übertrieben? Immer aufstehen, beten, runter, knien, ist doch ein bisschen hart, oder nicht? Astaghfirullah. Nein, Also das ist so, man fängt nicht sofort an mit dem Beten. Erstmal, wenn man diese glaubhaft, erst wenn man an den Gott glaubt und wenn man so weit ist, dass man betet, dann empfindet es der Muslim, also dass der Muslim das nicht als hart empfindet. Er betet und das ist nicht hart in diesem Sinne. Nein, ich weiß, warum man das macht. Ich glaube ja auch an Gott und ich habe ja auch meine Dreieinigkeit und alles. Nein, du bist Atheist. Atheist bin ich? Nein. Du meinst Christ bin ich. Ah? Machen wir Christ? Mir ist egal, ich mache Christ. Okay, du bist Christ, Allah soll dich bewahren. Ja, ich glaube ja auch an Gott und an alles drum und dran, aber das heißt ja doch immer noch nicht, dass ich beten muss. Gott sieht ja, was in den Herzen der Menschen ist. Nee, das kann ich dir so erklären. Zum Beispiel, wir pflegen diese Beziehung zu unserem Gott, weil ich kann dir zum Beispiel ein Beispiel dazu geben. Wenn du Eltern hast und du lebst von ihnen getrennt und du rufst sie nicht an und du besuchst sie nicht und pflegst die Beziehung nicht, dann wird dein Vater bestimmt auch irgendwann sauer und er sagt, warum meldet sich mein Sohn nicht bei mir und du pflegst damit halt die Beziehung zu deinem Gott und damit zeigst du, dass du an ihn glaubst. Ja, ich glaube jetzt an ihm Tag und Nacht. Auch wenn ich schlafen gehe, dann sage ich, oh lieber Herr und ja und Christus und Einigkeit. Aber meine Eltern glauben, ich bin so aufgewachsen, meine Eltern glauben auch dran und ich habe es nicht anders gelernt. Und ihr seid ja von Orient und wir haben halt unsere eigenen dann. Ja, also heißt es für dich dann, dass ich dann falsch bin? Zunächst einmal möchte ich sagen, dass du kein Moslem bist, wenn du nicht an die Tora und an den Evangelium glaubst, dass die Bücher von also unserem Gott auch herabgesandt wurden von Allah. Und dazu möchte ich noch sagen, dass auch zum Beispiel in der Evangelium vieles sein muss. Zum Beispiel ist da das Gebet auch, dass der Christ das praktizieren muss. Ja, machen wir ja. Ja, und halt wie gesagt, hast du überhaupt Ahnung in deinem Christentum, hast du deine Bibel gelesen? Ich gehe manchmal in die Kirche und da höre ich den Papst und alles und danach ja. Es ist eine kleine Unterbrechung, nur für die Schwester. Die wollen gerne mithören. Aber leider, es ist für sie leise. Okay. Deswegen, ich würde so vorschlagen, nimm die Mikrofon so und versuch mal deutlicher zu sprechen. Guck mal, jetzt bevor ich mit den Bemerkungen anfange. Du musst so ausstrahlen, dass du überzeugt bist. Ach so, so meinst du. Nicht so. Ja, aber ich sitze, das ist komisch gerade. So. Okay, aber lauter bitte, lauter sprechen. Okay, okay. Ja, ich glaube jetzt auch an die an Gott und alles und meine Eltern auch und das heißt jetzt, dass ich falsch bin oder wie? Nee, wie ich schon gesagt habe, dass das Evangelium und die Tora herabgesandt von Allah, das ist erstmal Pflicht eines Moslems daran zu glauben. Und wie gesagt, da habe ich zurückgefragt, du ein bisschen von deiner Religion oder von deiner Bibel auch gewisses Wissen hast oder ob du das gelesen hast. Ja, ein bisschen lese ich schon und das, was meine Eltern mir erzählen, mit Moses und alles und Jesus, ja, da weiß ich auch schon ein bisschen. Ja, und auf jeden Fall ist das so, halt, wir müssen auch an alle Propheten glauben, an Moses, an Jesus, aber wir glauben halt alle daran, dass es Propheten waren, Segen, Frieden sei auf ihn, allen, und wir glauben halt, dass Jesus halt nicht der Sohn Gottes ist, weil halt das nicht maßgebend ist, dass nur weil Jesus, warum glaubst du, dass Jesus überhaupt das Sohn Gottes ist, sag ich mal so. Was überzeugt dich davon? Naja, ganz einfach, weil Maria keine Jungfrau war und keinen Mann hatte und deshalb hat sie einfach jetzt, meinte Gott, dann hat Gott ihr halt ein Kind geschenkt und dann ist es ja logischerweise der Vater. Ja, auf jeden Fall ist das so, dass das nicht ausschlaggebend sein muss, weil du glaubst doch bestimmt an Adam, wenn du Christ bist. Und Adam wurde ohne Mutter und ohne Vater erschaffen. Und da sage ich mal, dass das nicht unbedingt maßgebend sein muss, dass er unbedingt ohne Vater geboren wurde, aber, dass er Sohn Gottes sein muss. Aber wir im Christentum, wir sagen, wenn der Mensch gut ist und an Gott glaubt, dann kommt er ins Paradies. Aber ihr sagt, wenn man kein Moslem ist, kommt man in die Hölle. Also das heißt jetzt, wenn ich kein Moslem bin, komme ich in die Hölle. Moslem sein heißt ja nicht, dass man jetzt, sag ich mal, ein Bad hat und betet. Man muss erstmal an Gott glauben, an seine Existenz. Ja? Und das alles andere kommt erstmal später. Ja, du musst ja diese Hingabe an Gott erstmal. Du musst diese Hingabe an Gott haben. Ja. Und sobald du diese Hingabe an Gott hast, dann kommt alles andere von selber. Habe ich ja. Und dann bin ich halt aber nur Christ. Ich glaube, dass es Gott gibt, aber ich bin halt Christ. Dann muss ich ja doch nicht beten, wie du gesagt hast. Dann komme ich ja doch ins Paradies. Und wie ich gerade vorhin gesagt habe, dass wenn du kein Moslem bist, wenn du nicht an die Tora, an das Evangelium glaubst, bist du auch in Gefahr, wenn du nicht an den Islam glaubst. Dann bist du auch kein Moslem. Also muss man alles glauben, was vor und danach war. Ja, und wenn ich das, also ich glaube jetzt an Gott, wie du gesagt hast. Und dann heißt es jetzt, dass, aber ich glaube nicht an den Propheten Mohammed, weil ich seine arabische Sprache nicht kann und weil ich das alles nicht kennengelernt habe und meine Eltern auch nicht. Das heißt, dass ich jetzt in die Hölle komme? Nein, das muss ja nicht so heißen, erstmal. Erstmal muss es heißen, dass du dir dafür Ausdruck findest. Du kannst überall hingehen, es gibt die Bücher auf Deutsch, den Koran auf Deutsch. Und auch die Überlieferung des Propheten auf Deutsch, dass du das mal liest und dass du erstmal über deine eigene Religion auch im Klaren wirst, dass du auch dafür Wissen holst. Und unsere Religion basiert sich immer auf Wissen, immer mit Beweisen. Und wir glauben, wir bewegen uns auch nicht ohne Beweise. Zum Beispiel kann ich dir sagen, dass alles, was wir machen, durch Beweisen, zum Beispiel wie der Prophet gelebt hat, was er gemacht hat, die Handlung, dass wir uns alles auf so Sachen stützen. Und nicht nur, sag ich mal, uns leiten lassen von irgendwelchen Priestern oder von hohen Gelehrten, die uns dann immer wieder sagen, was richtig und was falsch ist. Wir haben eine Einheit, warum wir es halten und Bücher und danach gehen wir die ganze Zeit. Ja, aber ihr habt ja auch bestimmte Hodjas, auf die ihr hört. Wenn die sagen, das dürft ihr nicht, dann macht ihr das ja auch nicht. Ja, natürlich, das liegt aber nur daran, dass manche Sachen halt besser erklärt werden können von ihnen. Weil einige Sachen sind unschlüssig und nicht sofort, die muss man studieren. Ja, und so ist bei uns halt auch dann der Priester. Ja, aber natürlich gibt es einige Sachen, die man noch, die leicht verständlich sind. Zum Beispiel, ich frage dich, du fragst mich, warum ich bete. Ich sage das, weil das so in meinem Koran steht. Und wie ich bete, das habe ich schon den Propheten, unser Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Und dadurch praktiziere ich meinen Glauben. Okay, okay. Ja, sie hören mich nicht. Kann man das nicht lauter machen, ne? Abu Bakr, mach bitte lauter. Ach so, okay. Mach mal ein bisschen mehr. Ich rede dann ein bisschen lauter. Ja, wo waren wir? Ja, aber ihr habt noch 3 Minuten und dann schließen wir das Thema. Ja, wo war ich denn? Was war das letzte? Was hast du schon gesagt? Okay, wir werden so machen. Es reicht erstmal für die Brüder, weil wir haben 8 Teilnehmer, die dasselbe machen wollen. Und deswegen reicht erstmal für Bruder Ibrahim. Du kannst inshallah jetzt Platz nehmen. Würden wir so machen, dass wir über ihn erstmal ein paar Bemerkungen machen. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Es ist wirklich, ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, weil hier lernst du Praxis. Da brauchst du jetzt nicht lauter zu machen. Du kannst das. Ich habe Alhamdulillah stark gestimmt. So, eine Sache. Sage ich den Brüdern bzw. euch auch. Wenn du mit einem Christ sprichst, der für den Islam interessiert ist, als erstens die Grundlage für diesen Dialog, dass du den Dialog beherrschst und im Griff hast. Das heißt, du bist derjenige, der den Dialog führt. Und du bist derjenige, der mehr redet. Weil derjenige, wenn du Zeit lässt, nur zweifelhafte Sachen zu bekommen, für jede Sache brauchst du 1 Stunde zu reden. Also, lass dir nicht so viele Fragen kommen und dann hast du nur hier ein bisschen hier. Nein, ausführlich reden. Das ist also im Griff, den Dialog im Griff haben. Nummer 2. Als er dich gefragt hat, warum habt ihr gebetet? Da hast du gefragt, weil es im Koran steht, weil ich Muslim bin. Und als Muslim muss man die Gebete verrichten. Das kannst du anderes machen. Gib nicht das Gefühl zu dem anderen, dass der Islam uns viele Pflichten gibt und dass man nur damit bemüht, die Pflichten zu erledigen. Du kannst ihm das anderes sagen, dass du ihm zeigst, dass das Gebet die Ruhe für meine Seele ist. Sag ihm Gebet. Ohne Gebet kann ich nicht leben. Ich bin von Körper und Seele erschaffen. Du musst ihn überzeugen, dass das Gebet wichtig im Leben ist. Nicht nur, Gott hat mir befohlen, ich mache es. Das sagst du zu einem Moslem, weil er weiß, befohlen, Befehl und gehorchen. Aber ein Nicht-Moslem, du musst ihm das schön zeigen. Das Gebet, wenn du mal weißt, was Gebet ist, die Verbindung zu dem Schöpfer, dass du fünfmal mit ihm redest, dass du ihm das Gefühl gibst, oh, schön, wäre schön, wenn ich auch das mache. Und das ist auch richtig. Das ist auch richtig. Nummer 3. Das hat mir sehr gut gefallen. Sehr gut gefallen von Ibrahim. Als er gefragt wurde über Gott, wo er ein Beispiel genannt hat mit der Mutter, mit dem Vater. Wie ist das, wenn du die Verbindung zu deinen Eltern abbrichst? Und er wollte damit die Wichtigkeit des Gebetes zeigen. Das hat mich sehr, sehr gut, das hat mir sehr gut gefallen. So ein direktes Beispiel, was vieles sagt. Weil, besonders die Christen und wir Muslime, wir haben sowas, wir ehren die Eltern. Wir beide, wir ehren die Eltern, auch sie. Wenn du ihnen dieses Beispiel mit den Eltern sagst, das ist gut, deswegen, kurz gesagt, passt auf. Lernt das in eurer Dauerarbeit für jede Sache Beispiele, bewegende Beispiele zu sammeln und auf der Tasche immer bereit haben, dass du immer das sagst. Weil mit Beispielen, besonders einfache Leute, es gibt Wissende, Philosophen, Intellektuelle, da brauchst du anders. Aber mit einfachen Leuten, und das ist ja die Mehrheit der Menschen, Arbeiter oder ganz normal und so, Beispiele sagen vieles. Beispiele lassen ihn, sie bewegen ihn sehr. Das ist Nummer 3. Greife niemals sein Glauben an. Du kannst über sein Glauben sprechen, aber indirekterweise. Sag ihm, wieso hat ihr, wenn du ihm sagst, eure Priester, warum geht ihr zu eurem Priester und so? Das ist sein Glaube. Pass auf! Er muss immer diese Ruhe haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Wenn ihr mit den Leuten der Schrift spricht, dann mit der besten Weise. Und deswegen nicht seine Religion angreifen, aber indirekterweise. Sag von sich des Islams, Allah ist einzig und hat und hat und so. Sag ich rede jetzt nicht über, du fragst mich, weil ich Muslim bin. Ich sage dir, was unser Islam sagt. Ja? Und das letzte Sache, und das ist erstmal, was ich jetzt gesammelt habe von den Brüdern. Ich hoffe, dass das nützlich für uns ist. Ja, Alhamdulillah, Mashallah, war sehr gut. Aber noch, ich wollte Ihnen noch einen Punkt besprechen. Und zwar, dass das Gespräch viele und verschiedene Themen. Das war in 5 Minuten, ich glaube, das waren 7 oder 9 Themen in 5 Minuten. Da kann man nicht viel darüber sagen. Der Muslim muss zuerst wissen, was ist das Wichtigste, wenn du denn deinen, wie kann man ihn nennen? Kollegen. Deinen Kollegen. Wenn du mit deinem Kollegen diskutierst, dann suchst du immer ihn zu deiner Stärke zu holen. Unsere Stärke ist ein Tauhid. Also, dass wir Allah Azza wa Jalla, wie wir gesagt haben, besser kennen als alle anderen. Wir kennen Allah Azza wa Jalla so wie er ist. Natürlich, wenn wir das gelernt haben und wenn wir das ausgeübt haben, dann versuchst du ihn immer zurück zu diesem Punkt. Er versucht dich zu einem anderen Thema rauszuholen, zurück. Und lass nicht, dass das Gespräch so läuft, als ob du in einem Polizeibezirk sitzt und der Kommissar fragt dich, was ist das, was ist das, was ist das? Nein. Ein Thema ruhig und erzählst du dir, ja, weil immer die meisten Sachen deine Beziehungen zu Allah. Weil Allah ist etwas Besonderes. Wir lieben ihn, wir fürchten ihn, wir lieben ihn. Immer diese, ich finde, diesen zwei Faden spielen. Und nicht zulassen, dass so viele Fragen auf einmal kommen. Nie. Wenn du merkst, dass so viel ist, dann versuch mal, einen anderen Tag dauert zu machen. Wallah. Barakallahu fik. Wir geben dem Huda die Note 3.0. So, inshallah, jetzt der nächste ist. Wer ist der Huda? Sag ich einfach so. Anwar? Du hast dich. Willst du jetzt oder erst später? Jetzt willst du? Okay, dann komm. Du heißt Anwar, ja? Ja, dann bismillah. Ich bin auf der Situation. Nein, es gefällt, er gefällt mir. Aber nicht zu viel Tick-Tick, lass ihn. Weil du bist ja interessiert. Und der interessiert ist, der hört. Du bist jetzt jemand, der angreift auf einmal. Ja, du bist interessiert. Und der interessiert ist, er hört gerne. Vergiss das nicht. So, wir geben ihm Folgendes. Du sagst ihm bitte, was er machen soll. Und was der? Jed, inshallah, so Jed ist ein Fall mit einem Jungen mit dir in der Schule, der von atheistischen Eltern kommt. Seine Eltern sind Atheisten. Mulhidun. Mein. Nein, nicht deine. Die Eltern von den Jungen, dessen Rolle du spielen willst. Ach so, okay. Und ich bin Muslim? Salam alaikum. Wie die Eltern. Du bist schon auch Eltern. Jetzt in der Rolle bist du von Eltern die Atheistin. Ja, von, okay. In der Rolle. Okay. So, aber wir und wir noch sprechen für die Schwester. Achso, ist das der Sohn? Nein. Er ist der Sohn und das ist der junge Muslim. Die sind Freunde in der Schule. Freunde in der Schule. Die sind Freunde in der Schule. Ich bin Atheist und der ist Muslim. Ja. Sozusagen, ja. Ja, nein. Hallo, Kumpel. Hey, wie geht's? Na? Wie geht's jetzt, ja? Die. Ja, gut. Öffne die, das Thema. Ich soll das öffnen. Ist das schön ins Gewitter? Ja, Mensch, sollen wir nicht mal nächste Woche mal wieder ein bisschen Party machen? Ich war letzte Woche hat man wieder einen gesoffen und was hältst du denn davon, dass du nächste Woche mal wieder ein bisschen Spaß hast, ne? Nee, ich bin nicht dabei. Aber warum denn? Also, das ist voll der Spielverderber. Es ist ein bisschen Party, macht doch nichts, oder? Kriegst du Anschluss von zu Hause? Ja, mit meiner Religion ist es ja auch. Deine Religion? Das ist auch deine Religion, gibt es heute noch sowas? Ja, gibt's. Wie Religion, was heißt das? Religion, interessiert sich. Religion ist ein Glaube an irgendetwas. Also bei mir ist es Islam und ich glaube an ein Gott. Ja, und das heißt, dass du mir jetzt nicht mehr Party machen darfst, oder wie? Ja, in Islam gibt es Vorschriften und du hast halt frei, ob du dich dran hältst oder nicht. Wenn ich jetzt Lust habe, kann ich gehen und machen, was ich will, aber am Ende kommt die Abrechnung. Wie zum Beispiel, wenn du telefonierst, du hast ganzen Monat frei, du kannst so viel telefonieren, wie du willst, kannst Ausland telefonieren, aber alles teuer. Am Ende kommt die Abrechnung, du siehst, oh, ich habe so viel telefoniert. Welche Abrechnung? Ja, von Telefonrechnung. Nein, ich meine jetzt, welche Abrechnung, was du erwartest, du stirbst und dann fertig. Ja, lass mal aussehen, da kommt die Telefonrechnung. Gut. Da kommt die Telefonrechnung und du siehst, oh, was weiß ich, 100 Euro, warum so viel, okay, ich habe Fehler gemacht. Aber du kannst halt die Zeit nicht zurückspulen, du kannst nicht diese ganze Telefonate nicht machen. Das ist passiert, du hast Fehler gemacht und jetzt musst du auch diese Geld zahlen. So ist auch beim Leben. Diese Leben ist wie ein Monat, in den du telefonierst. Wenn du viele gute Taten machst, dann so wie nicht viel telefonieren. Ja, aber das heißt jetzt, dass du keine Party mehr gehen darfst, nicht trinken darfst und das, aber sowas wie Tag der Auferstehung und sowas, was heißt denn das sowas? Kenn ich gar nicht. Wie ja, das heißt. Spitze, ganz gut. Ja, weiter. Nochmal. Du sagst mit Telefonrechnung und etc. Das heißt ja, okay, dein Leben ist eingeschränkt und etc. Aber was ist, wenn ich nicht an Gott glauben kann? Ich habe dieses Gefühl nicht in meinem Herzen. Also wie soll ich dann was tun, was ich noch nie gesehen habe, was ich noch nie gefühlt habe? Und wie soll ich dann was machen und dann auf so schöne Sachen verzichten? Ja, du redest jetzt von diesen fünf Sinnen. Hören, sehen, schmecken, fühlen. Es gibt noch riechen. Du redest von diesen fünf Sinnen. Es gibt viele wissenschaftliche Sachen, die kann man nicht sehen, zum Beispiel Radiowellen. Du weißt, was Radiowellen sind, diese Funkwellen. Ja, aber. Du glaubst an die, aber siehst du die, hörst du sie, fühlst du sie, riechst du die oder was auch immer. Aber die kann man ja messen. Kann man messen. Und wozu hat Allah, hat Gott, an den ich glaube, den Verstand gegeben, auch zu messen? Ja, und das heißt, dass du nicht Party kommst, ja? Richtig. Ja, und. Okay. Barakallahu fiik. Hast du dazu etwas? Salam. Barakallahu fiik. Bruder Anwar, es war ein ganz wichtiger Dialog, was auch geschehen kann. Ja? Unter den Jugendlichen, Freunde, im Freundekreis, und dann auf einmal bist du derjenige, der Ungewöhnliche. Ja, der Moslem da. Kein Party, keine Frauen, kein nichts und so. Und auf einmal bist du in der Schule angegriffen. Von anderen, von deinen Freunden. Wie reagierst du am besten? Was hat der Bruder gut gemacht und was hat der Bruder falsch gemacht? Das erzählt uns Bruder Abu Dahdah. Inshallah, eine Sache, die man sagen könnte, dass das falsch war, ist, dass er manche Punkte, das Bruder Abu Dahdah genannt hat, nicht gewollt hat. Wie zum Beispiel nicht angreifen und so. Aber meiner Meinung nach ist gut, weil der Bruder hat gezeigt, dass er sicher von seiner Sache ist. Gewissheit. Er schämt sich nicht, Muslim zu sein. Keine Partner. Am Ende, der andere ist derjenige, der nichts mehr zu sagen gefunden hat. Keine Party. Das heißt, der hat im Kopf und in seinem Herzen nur Party zu feiern. Das ist sein Niveau von Menschen. Ne? Sagen wir das auch mal vor. Und so. Und besonders in den Schulen, weil diese Sachen sind sehr wichtig in den kleinen Gehirnen von diesen, von vielen Schülern und Leute, die zum Lesson gehen. Die denken nur an Feiern und an Vergnügen. Shahwa. Und wenn du sagst, ein Leben ohne Shahwa, die kapieren nichts. Und sehr gut, mashallah, azawajal, sicher von seiner Sache und gute Beispiele auch gegeben mit Verstand und mit anderen Sachen. So, Bruder Anwar, du bekommst 3.5. 3,5. So, der nächste ist. Drittens. Gut. Wer ist in die Liste angemeldet? Mach mal die Hände hoch. Schulibriti, Gudiyat, Schulibriti. Wer willst du? Den Mann mit dem Bart. Mit dem Bart. Ja. Jetzt kommt Bruder Arin, ja? Der kommt und du hast eine Pause und der Bruder Abu Dahdah macht mit ihm den Dialog. Aber was muss ich machen? Musst du machen? Ich verwundere. Geh mal da hin und komm zu mir. Ich werde dir jetzt sagen, was du spielen musst. Assalamu alaikum. Wie viele Jahre muss ein Mädchen beten? Ab wie viel Jahren muss ein Mädchen beten? Die Muslime beginnen das Gebet, obwohl das eigentlich gar nicht so passt, aber die Muslime beginnen das Gebet ab 10 Jahren. Ab 10 Jahre alt ist man oder soll man beten. Das heißt, die Eltern, die uns jetzt hören, eure Kinder ab 10 Jahren müssen das Gebet oder sollen das Gebet sollen. Das ist weniger als muss und nicht können, sondern sollen das Gebet verrichten und möglichst 100%. Aber das Mädchen oder der Junge, wenn er erwachsen ist, weil wir wissen ja, die Zeichen, wie man erwachsen ist, die zu sehen sind. Und bei dem Mädchen, dass sie ihre Regel bekommt. wenn sie ihre Regel bekommt, zum ersten Mal, der Schreibfeder schreibt. Alles, was sie tut, wird geschrieben. Vorher nicht. Deswegen ab dieser Zeit ist sie verpflichtet, das Gebet zu verrichten. So. Was passt dir am besten? So, ich würde sagen, Bruder Ali, das ist, ihr seid beide Studenten. Also bist du erstmal Student, ja? Egal. Ihr seid Studenten und das ist ein Studiumkollege und du willst ihm über den Islam erzählen. Er ist ein ganz normaler Deutscher. Ganz normal. Er weiß nicht, Christ, bin ich Christ oder bin ich Atheist? Also, wie viele? Ganz normal. Und er ist interessiert für den Islam. Und jetzt möchte er mit dir diesen Dialog machen. Inshallah, fang nach. Und lauf. So, du kannst das Thema für ihn öffnen jetzt. Na ja, Islam. Schau mal, ich habe gestern eine Sendung gesehen über deine Religion. Das ist da richtig krass, was da erzählt wird. Was hast du denn da gesehen? Diese richtige Unterwerfung, dass manche sagen, die dürfen nichts machen. Ist alles nach Schriften, als ob man in einer Firma arbeiten würde. Was ist das für eine Religion? Ja, willst du damit sagen, also die Religion findest du wie radikal ein bisschen, oder? Ja, natürlich, wie das ist, denn erzählt wurde, also da hast du keine Freiheit mehr, keine Luft kannst du mehr schnappen. Also, Leute, jetzt musst du in, weil das ist ein Punkt, jetzt zuhören. Also diese Religion ist auf keinen Fall radikal. Ich bin Muslim, Alhamdulillah, ich bin überzeugter Muslim, ich glaube nicht mal an Allah, ich bin überzeugt, dass es Allah gibt. Allah ist übrigens derjenige, der Himmel und Erde erschaffen hat und alles, was dazwischen ist und da drauf ist, in 6 Tagen. Und Alhamdulillah, ich bin überzeugt, diese Religion bedeutet, übersetzt Islam, hat mehrere Bedeutungen. Zum einen heißt Islam Friede und Islam bedeutet also, dass die Religion, wo Allah subhanahu wa ta'ala für die komplette Menschheit auserwählt hat, orts- und zeitunabhängig. Und Islam ist der Weg und es ist das Licht, der Weg für die ganze Menschheit. Und darum würde ich nicht sagen, dass Islam ist radikal oder dass die Leute... Es gibt natürlich, wir sind Menschen und wir sind schwach erschaffen, alle Menschen machen Fehler. Und es gibt Menschen natürlich, die verstehen Islam anders. Islam als Religion ist vollkommen, wurde ohne Fehler herabgesandt. Der Koran ist das heilige Buch von Islam. Und er wurde um 23 Jahre wurde er herabgesandt. Aya für Aya, Surah für Surah. Und jetzt Islam ist vollkommen. Und Islam ist das letzte Buch. Letzte Buch, letzte Religion für die komplette Menschheit. Aber das ist eine Behauptung, die alle behaupten. Ja, du sagst Allah und die anderen sagen Buddha. Oder Jesus auch. Oder Gott weiß, was die alle erzählen. Jeder sagt, dass seine Religion vollkommen ist. Und dass jeder sagt, er geht ins Paradies. Wieso soll deine Religion die richtige sein? Ja, man muss auch schauen, welche Religion hat Beweise und welche Religion ist logisch. Das ist nicht logisch, wenn es einen gibt. Du glaubst an Gott, oder gehe ich davon aus? Ich, ja, ich glaube an etwas. Oder? Du glaubst an etwas? Ja, etwas. Okay, fangen wir irgendwann an. Er hat uns erschaffen, aber jetzt... Lauter an. Ja, wir glauben an etwas. Gibt es irgendetwas? Ja, was denkst du, was es ist, irgendetwas? Ja, etwas. Wer hat dich erschaffen? Etwas. Okay, wir sagen zu dieser Macht Allah. Allah ist der Einzige. Ne? Allah ist derjenige, der alles erschaffen hat. Ich nenne es Gott. Ja. Nennen wir es so Gott oder der Allmächtige. Okay, nennen wir es Gott. Aber es ist etwas da, das alles erschaffen hat. Und Allah, wir sagen Allah dazu, hat alles erschaffen und alles mit Sinn. Ne? Es ist nichts sinnlos. Und das Beste, was Allah erschaffen hat, das ist der Mensch und das Besondere. Aber Allah subhanahu wa ta'ala will, er kann noch besser erschaffen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat alles, was wir sehen, Himmel, Erde, das Regen, was vom Himmel kommt, und die Tiere, die Milch, was wir trinken von Kühen, und der Honig von den Bienen, und die Eier von den Hühnern. Allah, alles Tiere, und alles hat für den Menschen geschaffen. Aber den Menschen, Allah hat für sich geschaffen. Praktisch alles unterwirft den Menschen. Allah hat den Menschen so wie ein Statthalter auf der Erde, dass der Mensch hat hier am meisten sozusagen. Aber der Mensch wurde für Allah erschaffen. Aber Allah hat diese Menschen mit freier Entscheidungskraft erschaffen, dass der Mensch kann selber entscheiden für sich, was ist richtig und was ist falsch. Und jeder Mensch hat einen Verstand und er kann logisch überlegen und dann danach sein Leben ausrichten. Ja, bis jetzt höre ich nichts, was der Unterschied machen könnte. Das, was du sagst, sagen auch die meisten. Der Unterschied ist? Was ist der, wo ist ein Unterschied? Ich sehe nur, dass jetzt die Muslime alle hier laufen mit Bart und die Frauen verschleiert, die sind anders, die wollen sich zeigen. Aber du hast mir bis jetzt nichts erzählt, was der Unterschied macht. Der Unterschied ist, also alle Religionen, die Religion war bei Allah Islam. Islam heißt derjenige, der sich vollkommen Allah hingibt. Alle Propheten waren Muslime. Nur die Propheten hatten verschiedene Gesetze, sag ich mal so. Zum Beispiel Moses hatte die Tora. Und alle, wo damals Moses gefolgt sind, ja, Musa a.s., sie sind im Paradies. Und alle, wo Jesus gefolgt sind, Isa a.s., sie sind auch im Paradies. Ja, und jeder Prophet ist gekommen. Ja, jeder Prophet ist orts- und zeitunabhängig gekommen. Und jeder hat bestimmte Wunder gehabt. Zum Beispiel Jesus hat Blinde wieder sehen lassen und hat Tote wieder auferweckt. Und andere Wunder. Moses hat uns einen Stock mehr gespalten. Und so Allah hat immer einen Propheten geschickt für die Menschen. Und ein Prophet ist immer eine Barmherzigkeit für die Menschen. Er ist immer gekommen von, er bringt Warnung praktisch und frohe Botschaft. Warnung, wenn man Allah nicht dient, vor Allah seine Strafe, vor dem Höllenfeuer. Und frohe Botschaft, wenn man Allah dient, für das ewige Paradies. Und die Propheten sind gekommen und auf die Erde. Und jeder ist irgendwo gekommen. Aber nur zu einer bestimmten Zeit und zu einem bestimmten Volk. Aber Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen auf ihn, er war der Siegel von den Propheten und der letzte Prophet, an den wir glauben im Islam. Und er ist gekommen, orts- und zeitunabhängig für die komplette Menschheit mit den letzten Gesetzen. Das ist eine Behauptung, mein Freund. Wenn es nicht so wäre, wie heißt du überhaupt? Das ist eigentlich. Okay. Ich heiße Abu Dahda. Abu Dahda. Außergewöhnlicher Name für einen Christen. Aber ich habe gesagt, dass ich Christ bin. Okay. Wenn es nicht so wäre, dass er kein Prophet ist, warum so viele Menschen folgen ihm, unter anderem ich auch? Warum soll ich als eine Person von wenigen, was man an den Fingern abzählen kann, so mich in der Öffentlichkeit präsentieren? Ich bin fest überzeugt, dass Allah da ist und dass ich den richtigen Weg gehe. Wenn das um Anzahl gehen würde, dann wären die Chinesen diejenigen, die recht hätten. Die 1.500.000.000 sind Buddhisten, plus in Indien auch in der Geschichte hat gezeigt, aber das macht kein Argument mit Anzahl. Die Geschichte hat gezeigt, dass immer nur wenige der Wahrheit gefolgt sind. Diejenigen, wo Allah erlaubt hat, der Wahrheit zu folgen, diejenigen, wo wollten. Der Mensch wurde schwach und ängstlich erschaffen. Der Mensch ist ungeduldig. Der Mensch will immer alles schnell haben. Und der Mensch liebt das schnell Eintreffen, sagt Allah im Koran. Und er lässt es jenseits außer Acht. So, der Mensch, wenn man ihm sagt, wenn du das und das machst, du kriegst von mir 1000 Euro oder dieser Job gibt 20 Euro. Jeder Mensch macht das sofort, weil er hat Überzeugung, am Ende vom Monat, ich habe das Geld. Aber wenn man sagt, bete fünfmal, faste im Ramadan, mach die Pilgerfahrt, das, das, aber du kriegst den Lohn erst, wenn du stirbst, ja, dann ist es was anderes. Das ist nämlich schwer, weil der Mensch will nicht warten, der Mensch will immer alles schnell. Zum Beispiel, es gibt eine besondere Belohnung für das Morgengebet, wenn man es in der Moschee verrichtet. Wenn man sagen würde, wer in die Moschee kommt, er kriegt 1000 Euro. Jeder würde kommen. Aber wenn man sagt, nur die zwei Gebetseinheiten vor dem eigentlichen Hauptgebet sind besser als die ganze Welt und was in ihr drin ist, dann keiner will kommen, weil keiner hat Überzeugung, weil Allah hat dieses Licht, gibt nicht jedem Menschen. Weil die Rechtleitung und die Religion ist ein Licht. Und Islam ist das vollkommene Licht für die komplette Menschheit. Ich muss ein bisschen grausamer werden. Jetzt hast du dich wieder widersprochen. Am Anfang sagst du, so viele folgen Muhammad und jetzt sagst du, es muss nicht viele sein. Nur die wenigen folgen die Wahrheit. Also ich weiß nicht. Am Anfang sind die Araber vor dem Islam. Einmal so. Die Araber vor dem Islam haben sogar ihre Kinder lebendig begraben aus Angst vor Armut. Der zweite rechtgeleitete Kalif, Omar, er hat seine Tochter lebendig begraben. Und die Araber, sie waren unwissende Leute, sie haben Alkohol getrunken. Sie haben das gemacht, was alle Menschen gemacht haben. Und dann Allah subhanahu wa ta'ala hat Prophet Mohammed, Frieden und Segen auf ihn, als letzten Propheten gesandt. Und dann Islam hat sich verbreitet, langsam. Und dann hat er die Botschaft weitergegeben und dann die ganze Welt, Islam war so bei ihm, vor den Toren, wie überall waren Muslime. Warum? Weil sie Glaube hatten. Und dann ist eine Fitna gekommen und die Muslime langsam zurück. Warum? Sie haben sich interessiert für diese Dunya, für diese Vergängliche. Und darum, die Muslime sind sehr, sehr viel in der Anzahl. Islam ist überall. Früher war die Offenbarung war in Mekka und Medina. Aber wenn wir heutzutage schauen, in jedem Land gibt es Muslime. Und ich bin sicher, in fast jeder Stadt gibt es Muslime. Und Muslime gibt es überall auf der Welt. Wenn man denkt, vor ungefähr 1400 Jahre, dass ein Mann gekommen ist und diese Religion gebracht hat. Und heutzutage über 1 Milliarde Menschen sich zum Islam bekennen, aber nicht alle richtig sind. Darum sagt, es sind viele Muslime, aber nur wenige, wo der Wahrheit folgen, wo richtig den Weg gehen. Weil wie ich dir vorhin gesagt habe, die Christen, wo Jesus gefolgt sind, sind richtig. Die Juden, wo Moses gefolgt sind, sind richtig. Also nicht alle Muslime sind richtig. Nur diese, wo Prophet Mohammed, Segen und Friede auf ihn folgen, sie sind richtig und die sind Gewinner. Aber Allah akzeptiert keinen Weg, außer den Weg von Prophet Mohammed Sallam. Gut. Barakallahu fikum. Bismillah, Alhamdulillah, Barakallahu fikum. Es war sehr interessant. Für mich war das sehr interessant. Ich würde erstmal den Bruder loben für seine Weise. Er klingt wirklich überzeugt. Und er redet deutlich. Aber eine Sache, ein paar Bemerkungen. Sag niemals, wenn du mit dem Nicht-Muslim sprichst und du sprichst, du sagst, war es etwas so und du erzählst und dann sagst du, wir in Dunya oder wenn ein Fitna kommt, Subhanallah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, was jetzt? Er verliert. Auch der Sinn von diesem Satz, was du ihm beibringen willst, nur durch diese Zwischensätze, die da sind, du machst deine du wackelst deine Konzentration und du verlierst ihn. Du hast ihn nicht im Griff. Dann sagt er, was hat er gerade gesagt? Was spricht er da? Er war gerade gut. Auf einmal Dunya, Fitna, Allah Ta'ala, Subhanahu Wa Ta'ala, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ich habe es danach auch auf Deutsch gesagt, Frieden und Segen auf ihn, dies sei. Ja, gut, das war, aber musst du aufpassen, dass du das, auf das Arabische gar nicht erwähnst, damit du ihn hast. Warum? Weil Arabisch, du wirst deine Konzentration nur ein bisschen weniger machen, weil du hast mehrmals Dunya und Fitna und Subhanahu wa Ta'ala und Sallallahu alaihi wa sallam. Das ist Nummer eins. Es hat mir sehr gut gefallen, wie der Bruder das erklärt hat, als Bruder Abu Dahyah ihn gefragt hat, sag mir, alles was du mir jetzt erzählst, erzähl andere auch. Was ist der Unterschied zwischen euch und eurer Religion? Da warst du sehr klug, dass du dich nicht von anderen Religionen unterscheidest, sondern du hast dich mit den anderen Religionen eingeschlossen und dass du nicht als Fremdkörper da nicht darstellst, sondern, hallo, wir sind alle gleich. Wir haben gleiche Quelle. Und du hast gesprochen über Moses, über Tora, über Evangelium. Wie der Bruder vorhin gesagt hat, das ist sehr schöne Sache, dass du sagst, Islam ist keine neue Sache, sondern das ist dieselbe Quelle. Das heißt, wo ist der Unterschied? Der Unterschied der Islam, genauso wie anderen Quellen, nur der Unterschied, weil die anderen Religionen nicht mehr stimmen und der Beweis, wie du gesagt hast, dass Allah Propheten geschickt hat. Und nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt kein Prophet. Vorsicht, ich sage das 1000 Mal. Kein Gesetz. Nicht über die Gesetze sprechen. Hallo, vergiss mal Gesetze. Du sprichst mit jemandem, der gar nicht an Gott verzweifelt ist. Und du sprichst mit jemandem, der vielleicht gar nicht an Tag der Auferstehung glaubt. Und du sagst ihm, wenn du im Morgensgebet kommst zum Beispiel, und du betest, du bekommst den Lohn von so und so, ist richtig. Aber das sagst du zu einem Muslim. Du ermutigst ihn, damit er betet. Die Gesetze, das erfüllt, es gibt Gebete, es gibt erst später. Deswegen, es ist eine Meinung und das haben wir von Gelehrten genommen und gelernt, dass man versucht, nicht viel über die Gesetze zu sprechen, wenn es sein soll. wie vorhin über das Gebet, dann du kannst dieses Gesetz anderes zeigen und schön zeigen, dass der andere danach strebt. Oh, das Gebet ist ja schön. Nicht so, dass das pflichtig klingt. Und eine andere Sache. Viele Muslime sind Muhammad s.a.w. gefolgt. Richtig. Aber nur die wenigen davon sind auf dem wahren Weg. Ja? Dieser Satz kann ihn vielen Zweifeln machen. Und zwar, also alle nehmen diese Religion, die meisten, die empfinden das nicht logisch und die wenigen nehmen das so. Du hättest die Frage anders beantwortet, als er den Widerspruch festgestellt hast, als du am Anfang gesagt hast, viel und auf einmal sagst du, die Leute, die Wahrheit folgen, sind wenig. So hättest du eine Antwort geben müssen, dass du ihm sagst, ist richtig. Immer die Wahrheit wurde von wenigen Leuten gefolgt. Und wo ist der Beweis? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. 13 Jahre ist er in Mekka. Und wenn du seine Gefolgsleute zählst, die sind auf Finger zu zählen. Gar nicht viel. Ganz wenig haben an ihn geglaubt. Da ist er, da wo man sagt, wenig glauben. Aber später, du hast das schön gesagt, das ist ein großer Beweis, dass das eine göttliche Religion ist. Guck mal die Mehrzahl, 1.500.000, das beweist, dass diese Religion keine Lüge ist. Sonst können diese vernünftigen Leute auf der ganzen Welt nicht dieser Religion folgen. Ansonsten gebe ich dir 2. Gute Bemerkung. Als er gesagt hat, über den Unterschied von unserer Religion zu anderen, es ist richtig, was er gesagt hat, so und so und so, aber da musst du den Monotheismus im Islam ansprechen. Dafür sind wir gesandt. Und der Prophet Sassim kam, um La ilaha illallah den Menschen zu sagen. Jede Zeit, wo du ein Loch, ein Tür findest, wo du über Tawhid sprichst, dann benutzt das. Wo ist der Unterschied? Klar, bitteschön. Und da, wenn du über Tawhid sprichst, überzeugt, Allah ist niemandem gleich. Also, niemandem ist Allah Ta'ala gleich. Erzeugt nicht und wurde nicht gezeugt. Wir geben uns Allah subhanahu wa ta'ala keinen Sohn und keine Frau und da verteidigen. Sei sicher. Die Wahrheit kommt im Herzen. Er hört und er spürt und er sieht das. Deswegen, wie der Bruder gesagt hat, wenn die Tür geöffnet ist, dass man über Monotheismus im Islam spricht, geh rein und nimm richtig Zeit dafür. Ja? Ansonsten war klar, du verdienst 1-2. War klar. So, inshallah, wir machen leider letzte. Der Bruder, weil er danach etwas leitet, deswegen werden wir inshallah so lassen. Ich werde den letzten Bruder jetzt suchen. Wer macht das immer? Letzter Bruder, inshallah, dann kommen wir zu dem Interview mit neuen konvertierten Muslimen, die fragen ganz interessante Fragen von Bruder Sadiq. Und die sind gut, inshallah, das wird auch gefilmt für die Nicht-Muslimen, dass sie ein bisschen sehen, wie ein neuer Muslim, wie er damals gedacht hat und wie er auf einmal gedacht hat. Ja? Und das ist nur für die Konvertierten, die das wollen, gerne wollen. Wenn man sich nicht so, dann kein Problem. Ja? So, wer ist noch offen? Macht mal bitte eure Hände hoch. Ich nehme, du heißt Ali, genau. Ali, komm her, Bruder. So, Ali, ich mag Ali, ich liebe ihn für Allah und deswegen, ich habe für ihn eine Sache. Weil er in der Schule ist und er ist, mashallah, aktiv und er hat viele Kontakte. Jetzt, ihr seid in der Schule mit, Das ist sehr gute Idee von dem Bruder, mit dem Schullehrer, mit deinem Lehrer. Er hat dich gerufen und er will Lehrer. Okay. Du hast Macht, oder? Hä? Du hast Macht. Ja, ja. Aber Macht und Lehrer ist immer einer der den anderen. Lehrer ist was? Atheist, Biologielehrer. Guck mal, der Lehrer ist Anti-Islam. Okay. Und die Tür, du merkst, der benimmt sich komisch. Wir wollen die Brüder jetzt okay. eine Lehre geben, wie sie sich in dieser Situation verhalten müssen. Okay. Jetzt, du bist Anti-Islam und du greifst ihn. Und du greifst ein bisschen, also nicht die Religion schlecht, nein, damit okay. wir nicht vor Allah Ta'ala, sondern indirekt. Ja? Und lass ihn auch ein bisschen Zeit, damit wir gucken, wie er reagiert. Hallo Ali. Na? Tag. Heute wieder 5 Minuten zu spät gekommen, ja? Ja. Schreib ich mir gleich mal auf. Ali, ich wollte sowieso mal mit dir reden. Also in letzter Zeit, du benimmst dich ein bisschen anders. So seit einem halben Jahr, du bist kaum wieder zu erkennen. Wie denn? Naja, du bist ruhiger, du bist netter, du bist... Nein, ich weiß du bist zurückhaltender, du bist nicht mehr im Hof mit den anderen Leuten, du bist immer, du liest deine Bücher. Ich habe Angst, dass du... Aber das sind doch gute Eigenschaften von einer Person. Aber dass du dich absetzt und in die Gruppe nicht mehr eingehörst? Nein, ich bin ja doch trotzdem noch in der Gruppe, ich habe immer noch meine Freunde. Aber ich sehe dich immer in der Gruppe, immer alleine Bücher lesen und keinen Kontakt mehr zu anderen und also, das macht mir ein bisschen Angst. Kontakt habe ich immer noch, also wenn ich eine Frage habe zum Beispiel, dann suche ich mir ein Buch, dann lese ich mir das durch kurz und dann gehe ich wieder zu meinen Freunden. Was sind das eigentlich für Leute, mit denen du immer abhängst, so außerhalb der Schule? Weil du kannst mir jetzt nicht sagen, dass du hier mit Yasin und Selchum und so... Kannst du mir jetzt nicht sagen, also außerhalb der Schule triffst du dich, ich hab dich mal gesehen, da kam einer mit Bart und so. Wer sind denn diese Leute? Ja, diese Leute sind ganz nette Leute, die haben einen sehr guten Charakter und die bringen mir viel Gutes bei. Zum Beispiel, wie ich mich benehmen soll vor älteren Leuten, wie ich mich benehmen soll vor den Eltern. Und wie ich mich auf der Straße benehmen soll und solche Eigenschaften. Aber ich habe das Gefühl, dass sie sehr schlechten Einfluss auf dich haben. Und ich würde es nicht begrüßen, wenn die immer da vor der Schule auf dich waren. Ja, aber du sagst ja gerade, dass ich sehr ruhig geworden bin und mich zurückhalte und nicht frech bin zum Beispiel. Das habe ich auch nicht so gesagt. Ja, und diese Sachen habe ich natürlich von diesen Leuten gelernt. Ja, aber die Sache ist, das kann auch schnell nach hinten gehen, das weißt du ja. Jetzt, erst letzte Woche London haben wir ja gehört und so und ich weiß ja nicht, wie deine Leute dazu stehen, weißt du? Nein. Also und das hört man immer wieder und ja, und da, wenn du mit solchen Leuten hängst, dann weißt du ja selber. Nein, meine Leute sind strikt dagegen, gegen solche Terroranschläge und wir lernen in dem Moment, also wir lernen nicht so etwas, sie bringen mir was anderes bei und nicht solche radikalen Terroranschläge wie dort im 11. September. Ich bin persönlich auch strikt dagegen. Ich lehne so etwas ab und ich lerne bei meinen Leuten etwas ganz anderes. Wenn sie wollen, kann ich ihnen das ja zeigen. Sie können ja eine Stunde mitkommen und meine Leute kennenlernen, wenn sie wollen. Ja, aber Ali, du weißt ja jetzt aus den Medienberichten und alles drum und dran, dass das nicht so ist. Der Islam wird immer als schön und gut und etc. verraubt, aber trotzdem ist da immer, du weißt ja selber, Dschihad und Kampf und etc. immer im Vordergrund. Ich bin ja ein Schüler, ich lerne noch und ich lerne nicht, wir lernen so etwas überhaupt nicht. Wir lernen nur gute Dinge und keine Terroranschläge oder sowas, die bringen uns so etwas gar nicht bei. Dann habe ich das letzte Mal in Jami' Nur gesehen. Und darüber war ein sehr, sehr schlimmer Bericht. Was für ein Bericht denn? Hast du nicht gelesen bei Die Welt, dass die Frauen und die Männer und was weiß ich und... Nein, das stimmt gar nicht. Wir sind zusammen in einem Raum und wir sitzen auf dem Boden, weil es in der Moschee so üblich ist. Und wir hören unserem, Gelehrten zu und er bringt uns etwas bei, so wie in der Schule. Findest du nicht, dass es so sehr Gehirnwäsche ist, Ali? Mensch, das kenne ich nicht so lange und ich glaube nicht, dass es das Wahre so für dich ist. Das ist keine Gehirnwäsche, sondern das sind nur gute Charakter und du kannst nicht davon sagen, dass es Gehirnwäsche ist, denn es ist nur Positives und nicht Negatives ist rausgekommen. Trotzdem merke ich aber, dass du dich von den anderen, allen anderen ein bisschen abschweifst in der Klasse. Das sehe ich ja jeden Tag und das bestätigen mir die anderen auch. Und das finde ich nicht gut. Ja, weil ich deren Verhalten irgendwie nicht so gut finde. Aha, jetzt sind die auf anderen auf einmal alle schlecht, oder wie? Nein, die sind nicht schlecht, sondern, ich bin nicht gerne mit solchen Leuten rum, die zum Beispiel, ich sage Ihnen jetzt ein Beispiel, zum Beispiel Drogen zu sich nehmen, rauchen. Kannst du ja jetzt nicht von unseren Schülern behaupten, dass sie Drogen nehmen, ich bitte dich. Aber kann ja sein. Ja. Ich möchte ja nicht in solche Situation geraten. Jetzt machst du einen groben Fehler, jetzt unterstellst du den anderen, dass sie Drogen nehmen und etc. und das finde ich jetzt gar nicht gut. Ich behaupte ja nicht, dass sie Drogen nehmen, ich habe Ihnen ein Beispiel genannt und das ist nicht gleich ein Angriff gegen meine Freunde. Und du weißt, dass wir hier in einer Schule sind und dass hier die Gemeinschaft eine Rolle spielt und wenn du dich da abkapselst, wirst du ein bisschen schwer mit uns, weißt du ja. Ich kapsel mich ja nicht ab, ich treffe mich immer noch mit denen, wenn wir zum Beispiel etwas essen gehen wollen oder etwas trinken gehen wollen, im Café, einen Tee oder so, dann quatschen wir ein bisschen und dann gehen wir wieder nach Hause. Okay, du verfällst aber. Fertig, ja. Fertig, inshallah, ist es gut. Wir denken nicht, dass es nicht viele Lehren gibt, es gibt vieles. Und jetzt inshallah der Bruder spricht. Bismillahirrahmanirrahim, mashallah. Aber zuletzt, der Anfang von dem Bruder war ein richtiger Angriff. Direkt im Verschlafen hat ihm normalerweise, besonders wenn man sich im Islam oder ein Muslim, ein Vorbild als Muslim sein will, und das muss jeder sein, muss man alle diese Sachen vermeiden. Schlafen, zu spät kommen, Streit oder irgendwelche Sachen, die den anderen eine Chance geben, dich in der Hand zu haben. Zweiter Punkt, meiner Meinung nach, als der Bruder gefragt wurde, ich habe dich mit Bartträger getroffen, nicht direkt loben. Ja, das sind Bekannte, was ist dagegen? Immer den Lehrer, weil du weißt, wenn er freundlich ist, immer, du musst ihn in der Luft lassen. Der darf nicht den Boden fühlen. Ja. Das sind Bekannte. Wenn er sagt, das sind schlechte, das sind Vorurteile, Lehrer. Ich kenne die Leute nicht. Um das so etwas zu sagen, kennen Sie die Leute, um so zu verurteilen? Ist das, was Sie uns hier beibringen? Dann Schluss. Und dritter Punkt, auch wenn man mit dem, sagen wir, schlechten Schüler ist und nicht mehr ist, nie besser. Nie irgendetwas über die Schüler erzählen. Dann hast du Feinde in der Schule und das ist keine gute Eigenschaft. Wenn die was machen, dann soll der Lehrer selber herausfinden. Außer wenn das wirklich schau an, du musst das sagen. Aber sonst nicht, die nehmen Drogen oder die nehmen keine Drogen. Das ist, als ob du sagst, du hast früher Drogen genommen. Und jetzt nicht mehr. Das hat immer auch was. Weil wir gesagt haben, der Lehrer ist peinlich. Auch an. Barakallahu fik, sehr gute Bemerkungen, die ungefähr auch in diesem. Ich habe gelernt von dem Bruder, wo er gefragt wurde, wer ist diese Leute, wer sind diese Leute, die mit Bart da kommen? Und ich habe dich einmal mit einem Mann mit Bart. Er sagt ihm gleich, ja, sie lernen mir die Religion, das sind diejenigen, die da und da und da, und dann beginnst du über sie zu erzählen. Nein. Wo ist das Problem erstmal? Wo ist das Problem? Du vergisst nicht, dass du Muslim bist. Er sagt, ja. Und dann? Schön. Hast du mich mit deinem Mann gefragt? Ja, schön. Und dann fragt er, ja, wieso gehst du mit ihm? Wieso nicht? Haben Sie etwas dagegen? So? Ja, also, okay. Das ist doch normal. Jeder ist frei, wie er sich anziehen will und wie er aussehen will. Das sind halt meine Freunde. Keiner hat sich angegriffen. Und als ob du den anderen sagst, die Vorurteile, die ihr über Leute von Bart habt, stimmen. Und du verteidigst auf einmal. Guckst mal, Verteidigung ist manchmal Schwäche. Und deswegen, du hast nicht schwache Punkte, damit du das verteidigst, sondern du gibst zurück. Die Strömung kam zu dir, du wendest das zurück. Wo ist das Problem? Ja, das war sehr gut. Es hat mir sehr gut gefallen, dass du deinen Lehrer eingeladen hast. Ja, du beweist ihm, bitte, ich habe nichts zu verstecken, nichts zu verbergen. Komm, das war sehr schön. Was mir gefallen hat, seine Ruhe. Der Mann war ruhig. Er sprach ruhig. Er war nicht nervös. Und bei diesen Leuten, bei solchen Leuten, muss man die Ruhe bewahren. Ruhe bewahren. Möglichst immer ruhig sein. Und da zeigst du deine Stärke in deiner Persönlichkeit. Ansonsten, ja. Ja, noch ein Punkt, und zwar kein, man muss versuchen, so wenig wie möglich Urteile über Ereignisse zu geben. Warum nicht? Ich bin dagegen, das darf man nicht. Ich sage so ganz einfach, wie die Ereignisse genannt wurden, war der Islam verbietet, Unschuldige zu töten, das ist klar und deutlich. Aber was habe ich damit zu tun? Ja, wenn Sie ein Problem haben, fragen Sie die Leute, die das gemacht haben. Schluss. Sehr gut. Was hat der Islam damit zu tun? Was hat der Islam damit zu tun? Die Leute, die das gemacht haben. Warum sie das gemacht haben. Und du kommst raus, ohne ein Urteil zu machen und ohne über jemanden etwas gesagt zu haben. Und das war jetzt ein Beispiel, aber allgemein, immer so. Ja, und? Aber ich fand das trotzdem gut, ja. dass er sein Urteil von Sicht des Islams, ich habe in der Moschee gelernt, dass das nicht mit Islam zu tun hat. Das ist eine Bestätigung von den Muslimen. Und es ist richtig, der Islam lehnt das ab und verabscheut solche Sachen. Ja? Bruder, du wolltest eine Frage oder so? Ja, das ist. Ja, ich wollte es nur machen, dass wir auch ein Wort, also ich will ja, ich muss ein Wort wissen, der zum Beispiel nicht bete und zum Beispiel nicht gut praktiziert und halt ihr antwortet. Gut, ich würde Folgendes machen als Übung für euch. Ich werde mit Bruder, wenn du mir erlaubst, mit Bruder Sadiq. Du bist derjenige, der nicht betet. Ja. Und du hast eine Familie, eine Umgebung. Ich weiß. Ich werde ihn rufen. Zum Weg Allahs. Inshallah. So, wir geben Bruder Ali 2,5. So, inshallah, wir machen das jetzt. So, wir schildern nochmal die Situation. Ich bin in meiner Uni und ich habe einen Kollegen, der ist Türke. Ja. Kommt von einem türkischen Familie. Auch Muslim, auch ein bisschen Muslim. Muss Muslim, kann nicht praktizieren, da weiß er so von seinen Eltern. Aber er ist hier aufgewachsen und ein bisschen weit von dem richtigen Islam sozusagen. Und ich bin derjenige, der ihn ruft. So. Soll ich aufmachen? Ich kann auch machen. Salamu alaikum, Abdulaziz. Wo gehst du? Eigentlich habe ich jetzt Zeit. Ich wollte gerade, ich habe Zeit. Ich könnte gerne jetzt in die Cafeteria gehen. Wenn du nichts dagegen hast, wir können zusammensetzen. Ja, okay, kein Problem. Schön. Ich habe auch Zeit. Aber ich lade dich ein. Okay, alles klar. So, Sie sind jetzt in die Cafeteria. So, du wolltest beten gehen, aber jetzt in der Uni ist doch, musst du doch nicht beten, ist doch kein Problem, wenn du jetzt nicht betest. Ich nenne dich immer Sadiq. Ja, okay, wir okay. Nochmal die Frage. Also, wir sind ja jetzt in der Uni, Abdulaziz, und ich meine, guck mal, ich bin ja auch Moslem, Alhamdulillah, aber beten muss da jetzt nicht sein, oder? Weil wir sind doch jetzt hier in der Uni und ist doch besser, wenn du dich auf deine Universität konzentrierst. Lieber Bruder, mein lieber Bruder, du musst etwas wissen, Bruder. Das Gebet ist eine der wichtigsten Sachen unseres Islam. Und viele Leute, das ist ja unser Problem, viele Leute vernachlässigen das Gebet. Guck mal, du selber, ich sehe dich, mashallah, du bist aktiv und du bist fleißig, du kommst zur Uni immer um 7 Uhr, um 8 Uhr, weil du wirklich bestehen willst, richtig? Ja. Du willst dein Diplom abschließen und du bist mein Vorbild in dieser Sache, wirklich. Aber hier möchte ich dich erinnern, wir Muslime, wir leben für Dunya und für Akhira. Und das, was du machst, du bist gut für deine Dunya. Aber vergiss nicht das Recht Allahs. Und das Recht Allahs, dass du deine Gebete in der richtigen Zeit verrichtest. Oder weißt du das darüber nicht? Ja doch, darüber weiß ich. Also meine Eltern beten auch. Und aber zum Beispiel mein Onkel betet nicht und er ist auch Muslim. Und zum Beispiel, ich weiß, dass Allah allbarmherzig ist. Aber du betest auch? Nein, ich bete nicht. Okay. Aber ich sag mal so, weil Allah sagt doch, dass er vergibt. Und ich glaube doch an Allah fest. Mein lieber Bruder, ich sage dir etwas. Wir haben wirklich jetzt ein Thema angesprochen, was ganz, ganz wichtig ist. Weißt du darüber, dass die Säulen des Islams 5 sind? Ja. Kannst du mir bitte diese Frage beantworten? Wenn wir ein Haus haben und die Säule, eine Säule fällt oder geht kaputt, was passiert dann mit dem Haus? Ja, okay, manche stürzen ein. Ja, die stürzen ein. Nicht manche, weil die Säulen, darauf gründet sich das Ganze. Wenn nur ein Teil des Hauses. Und deswegen sage ich dir, die Säule des Islams, zu den fünf Säulen gehört das Gebet. Und du bist Muslim zwar, aber mit dem Gebet zeigst du Allah, dass du ihn gerne anbetest. Liebst du Allah? Ja. Liebst du Allah wirklich? Ja. Liebst du den Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Merkst mal, diese Frage mit Liebe und dass du ihn erinnerst an Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ist es wichtig. Du bewegst sein Herz. Liebst du Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ja, ich liebe ihn. Ja. Wenn du ihn liebst, wie willst du das zeigen? Ja, mit Herzen, aber ich mache aber zum Beispiel abends, bevor ich schlafen gehe, lese ich zum Beispiel Fatiha und danach danke ich Allah und dann gehe ich schlafen. Aber Allah, der uns erschaffen hat und wir sind doch Muslime, Alhamdulillah, und das ist ein Gnade von Allah, er hat doch uns im Koran gesagt, wir sollen die fünf Gebete in richtigen Zeit verrichten. Warum willst du ihm nicht gehorchen? Ja, also ich will ja manchmal beten, aber ich schaffe das nicht und dann sage ich... Ah, stopp, ich schaffe es nicht. Das heißt, du hast eine Sache. Problem mit deiner Dunya, mit dieser Welt. Du bist beschäftigt mit Studium, mit Geld verdienen, richtig? Ja. Ehrlich, das was mir bei dir gefällt, dass du immer ehrlich bist. Immer in Logen, mach ihn. Oh, ich bin gut. Dann hast du ihn. Das gefällt mir bei dir. Und dann sagst du ihm... Das ist das Schöne bei dir, dass du ehrlich bist. Aber hier sage ich dir, Wallah, nur weil ich dich liebe und weil ich für dich das Gute wünsche, sage ich dir das. Du bist wie mein Bruder und deswegen sage ich dir, die Dunya ist vorübergehend und wir werden demnächst sterben. Und ich habe gehört, vielleicht deine Mutter ist gestorben. Beweg ihn was. Mutter ist gestorben. Und dann auf einmal denkst du an Tod. Zuletzt, denk daran. Denk daran, dass wir sterben werden. Und dass wir zur Rechenschaft gezogen werden. Du bist Muslim. Du glaubst daran fest, dass du zur Rechenschaft gezogen wirst. Und weißt du darüber Bescheid, dass die erste Frage, die uns im Grab gestellt wird, warst du von den Betenden? Was willst du dafür sagen? Ja, also ich weiß ja, dass das Beten ja dazugehört, aber ich weiß ja auch, dass Allah auch zum Beispiel nur den zum Islam holt, den er möchte. Und vielleicht will mich ja Allah nicht, dass ich bete oder nicht so gut, guter Moslem bin. Jetzt merken wir, dass gleichzeitig der Bruder immer zustimmt. Ja, es ist richtig, aber merkt ihr das? Da merkst du bei ihm, dass es vieles, er verlässt, also er sagt, viele Fehler habe ich ja, aber... Da musst du das, sein Problem angreifen. Sein Problem ist, dass er mit Dunya beschäftigt ist. Hier erinnerst du ihn. Du musst sein Herz schütteln, indem du ihm sagst, ihm Angst gibst und Hoffnung gibst. Indem ich dir sage, Bruder, wir leben hier nicht mit Dunya. Wir werden demnächst Allah erreichen. Und du musst daran denken, dass wir zur Rechenschaft gezogen. Und deswegen, du bist jung zwar, aber... Kannst du mir das versichern, dass du bis morgen im Leben bleibst? Versichern! Ja, eigentlich nicht. Kein Vernünftiger sagt nicht, sichere du bis morgen, weil er weiß nicht, was da passiert. Er kann niemals versichern. Und ein Muslim eher. Deswegen sage ich dir, wenn du das nicht... Hast du keine Angst, dass du jetzt von den Nichtbetenden zu den Nichtbetenden gehörst? Ich habe schon Angst, aber ich denke mal, wenn Allah mich nicht möchte und mir nicht die Kraft gegeben hat... Er möchte dich! Er hat dich Muslim! Aber warum kann ich dann morgens nicht aufstehen? Ah, das ist gut. Das ist von deinem Satan, lieber Bruder. Ich sage dir etwas. Du bist ein guter Mensch. Und Alhamdulillah, du liebst die Religion. Ich merke das bei dir. Du siehst und du liebst die Religion, aber es fehlt dir was. Schaffe deine Umgebung, deine Freunde, die dich... Erinnern und vergiss nicht. Sag mal, liebst du nicht Allah? Willst du nicht mit ihm in Verbindung kommen? Wie willst du mit Allah zu Allah beten oder wird Gebete verrichten, wenn du nicht betest? Wenn du mal kommst und in der Nacht sagst du mir, bevor ich schlafe, ich bitte Gott, das machen Brüder, das machen die Christen auch. Ich kenne einen, aber wir haben eine Religion, die uns fester macht, indem wir fünfmal Allah subhanahu wa ta'ala erinnern, dass wir mit ihm sprechen. Deswegen, lieber Bruder, das Gebet ist ein Licht für dich. Du wirst gereinigt von den Sünden, auch von Schmutz, und dein Herz wird gereinigt. Sei sicher, wir haben fünf Termine mit Allah. Mein Herz ist auch rein. Ich meine, mein Herz ist ja auch rein, bloß ich will dir. Das ist richtig, ich würde auch davon ausgehen. Ich kenne dich ja, dein Herz ist rein. Aber Vorsicht, dass dein Herz irgendwann mal verschmutzt wird. Weil das Herz wird verschmutzt, je entfernter und je weiter man von Allah ist. Und deswegen, lieber Bruder, ich würde dir vorschlagen, nutz mal eine Zeit, ich möchte dich einmal zum Unterricht einladen. In der Moschee. Wir beten, wir haben einen Unterricht im Koran und wir erzählen über Allah, und da kommen viele Jugendliche von verschiedenen Nationalitäten. Es wäre schön, wenn du mal eine Zeit, ich würde mich gerne freuen, dass du zu uns kommst und dass du dich mit uns ein bisschen einschließt, dass du ein bisschen über Koran. Hast du etwas dagegen? Ich muss mal schauen. Ich bin bereit, am Sonntag bei dir vorbeizukommen mit dem Auto oder bei Anrufen und so, und dass ich zu dir komme, und danach gehen wir vielleicht, wir gehen zuerst in einen Café, und wenn die Zeit eingetroffen ist, dann gehen wir hin. Was meinst du damit? Ja, du musst etwas schaffen, womit du ihn ziehst. Kaffee oder eine Idee, was ihm am besten gefällt. Ich möchte nicht lange darüber sprechen. Wir werden Folgendes machen. Barakallahu fiq. Ich hoffe, dass wir heute gelernt haben. Und wenn du nur eine Sache, zwei, drei Lehren mit nach Hause nimmst und das praktizierst, dann hast du das inshallah ta'ala. Wir werden inshallah beten. Nach dem Gebet bis zum Asha, bis zum Abendessen. Abendessen wird eine halbe Stunde noch dauern. Haben wir ein Interview mit zwei, drei neu konvertierten Muslimen, die uns erzählen, was ist der Unterschied zwischen vor Islam und nach dem Islam und in Islam. Inshallah, also ich bin auch gespannt, das interessiert mich sehr, wallahi. Wir möchten das auch filmen. Ich danke euch alle für das gute Zuhören, und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns den Not schreibt. Subhanallah wa bihamdi, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala muhammad.